IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie unseren heutigen Themenschwerpunkt Ragas im indischen Monsun zu präsentieren. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik, gespielt von renommierten Musikmeistern Indiens. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörtelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. In Indien feiert man im März, wenn der Neumond in den Fischen steht, den spirituellen Neujahrstag. Nach dem Mondkalender, dem Indian National Calendar, im Volksmund Hindu-Kalender, ist auch die Monsunzeit festgelegt. Einige der indischen Ragas werden zu bestimmten Tages- oder Jahreszeiten Ritu gespielt. Die Ragas der Jahreszeiten und des Monsuns können zu jeder Tages- und Nachtzeit gespielt werden. Die tiefe Verbundenheit der indischen Bevölkerung mit der Natur spiegelt sich besonders in den Monsunragas wider, mit der sich Stimmungen und Emotionen des Menschen ausdrücken lassen. Es ist kennzeichnend für die indische Kultur, sich zutiefst aus der Naturwelt inspirieren zu lassen, spiegelt die Natur selbst das Göttliche wider. Die Inder assoziieren den Monsun mit schweren, dunklen Wolken, Winden, Regen, Blitzen, dem Treffen von Liebenden an Gewitterabenden. Ein häufiges Motiv in Bollywood-Filmen. Man spricht dem Monsun besonders die Eigenschaft zu, in der die Liebenden am romantischsten sind. In Indien liegt die Regenzeit, Mekka, Barkaritu, zwischen der heißen Sommersaison, Bhairavi und dem eigentlichen Herbst, Pancham. Der Monsunzeit, Varsharitu, folgt die Postmonsunezeit, Shararitu, nach. Sie beginnt zur Vollmondzeit im Oktober. In der Postmonsunzeit dominieren Jagdmelodien und Gesänge über wolkenverhangene Monde, kühle Nächte, Krishna, Liebende und Geliebte. Mit Sehnsucht erwartet also die indische Bevölkerung gegen Ende des Sommers, für die Zeit von Juli bis Ende September, Anfang Oktober, den Ausbruch der lebensspendenden Monsunregenfälle. Für eine ertragreiche Ernte ist man in vielen Teilen Indiens existenziell darauf angewiesen. In der Hindustani-Musik der nordindischen Klassik finden sich die ausdrucksstärksten Raga-Kompositionen zur Regensaison wieder. Die Bandbreite des emotionalen Ausdrucks reicht von majestätisch, Verasa, pathetisch, Karuna, freudvoll, Sringa, bis zu in Einsamkeit gefangen, Viraha Sringa. Der Begriff Malhar oder Malar steht in Verbindung mit der Jahreszeit des Regens. Malhar bedeutet in seinem Wortstamm jenes, das den Schmutz wegwäscht. Zum indischen Monsun werden daher bevorzugt Ragas aus der Malhar-Gruppe gespielt. Der Raga Malhar drückt die Freude der Blütezeit aus. Er ist ein friedvoller und kühlender Raga, mit einer siebenstufigen Skala ein vollständiger Raga. Außerhalb der Regenzeit können die Malhar-Ragas zur späten Abendstunde oder dem frühen Morgen gesungen und gespielt werden. Viele Jahrhunderte lang war Raga Mek der Hauptraga der Malhar-Familie. Er wurde später und bis heute abgelöst von Raga Meyaiki Malhar. Umso erfreulicher, Ihnen heute den Raga Mek Malhar mit einer jüngeren Aufnahme aus dem Jahre 2006 vorstellen zu können. Er findet sich auf der CD Desert Slide, einer Studio-Session mit dem Grammy Award-Gewinner Vishram Mohan Bhatt auf der Mohan Veena, einer indischen Slide-Gitarre, und eine Auswahl der besten Wüstenmusiker aus der Region Rajasthan. Chilmil Barseme ist ein Lied der Regensaison, in der sinngemäßen Übersetzung Regenfäden fallen, auf der Basis des Mek Malhar Ragas. Tata Lobi. Bhumi Ghata Lobi Badal Kiyo Bada आवियो घर मंडल घर आवो धर्मना aus der CD Desert's Light, veröffentlicht bei dem Label Sensworld Music im Jahre 2006. Es spielten Vishwam Mohan Bhatt auf der Mohan Veena mit einer Gruppe von Wüstenmusikern aus Rajasthan, Anwar Khan und Katshri Khan, Gesang, Ramkumar Mishra, Tabla, Firoz Khan, Dolak, Ghazi Khan, Kadal, Kevar Kanmanganya Sarangi, Lakakan und Meherdin Langa Sindhi Sarangi. Viele großen Meister des indischen Mittelalters und früherer Perioden waren mit dem Gesang der Malharagas vertraut. So soll es dem legendären Mian-Tanzen am kaiserlichen Hofe des Mogul Akbar im 16. Jahrhundert gelungen sein und auch seinem Sohne Mahanvilas Khan mit dem Gesang und unterschiedlichen Interpretationen des Ragas Malhar den Regen herbeizurufen. Die reinen Malharagas hört man heute selten. Mian-Tanzens frühe Veränderungen des Malharagas führten zu dem Mian-Ki-Malhar, einem pentatonischen, einem Fünfton-Raga. Andere Malharagas greifen Segmente, zum Beispiel aus dem zuvor gehörten Meg-Raga auf. Sie finden sich im Meg-Malhar wieder. Im späten 19. Jahrhundert gehörte Sri Nelkant Rao Dixit alias Babasaheb Dixit Gawai zu den herausragenden Interpreten verschiedener Malharagas. Er war ein großer Drupad- und Khayal-Sänger der Gwalior Gharana, einer der indischen Musikschulen. In den Überlieferungen scheint auch der Drupad auf Tanzen und seinem Lehrer, dem Guru Swami Haridas, zurückgeführt werden zu können, die älteste uns erhaltene Form der Gesangspoesie Indiens. Den Drupad möchten wir Ihnen anspielen mit einem Gesangsduett der pakistanischen Sänger Ustad Salamat Ali Khan und Ustad Nasakat Ali Khan, der ältere der beiden Brüder. Die Khan-Brüder waren im 20. Jahrhundert berühmt für die Interpretation der Regenragas. Die folgende Aufnahme im Drupad-Gesang basiert auf Raga Meg, ein Mitschnitt der Kollegen von Pakistan Radio. Dazu gesellt sich mit einer nachfolgenden Aufnahme von Raga Meg im direkten Vergleich der legendäre Ustad Fateh Ali Khan. Er ist über seinen unerwartet frühen Tod im Alter von nur 47 Jahren hinaus als Meister des Qawwali-Gesangs unsterblich geworden. Fateh Ali Khans unermüdliches Bemühen um die Verbreiterung der Hindustani-Musik und Musikprojekte mit Peter Gabriel oder dem Jazz-Saxophonisten Jan Gabarek bedurften einer eigenen Sendung. Auch die Solisten der nordindischen Klassik findet man als Interpreten der Monsun-Ragas. Den Sarod-Meister Ashish Khan stellen wir mit Mian Ki Malhar aus seiner CD Rainy Season Ragas von 1994 vor. Ashish Khan ist ein traditioneller Sarod-Spieler, begründete dennoch mit der indoamerikanischen Musikgruppe Shanti im Jahre 1969-70 und der Fusion-Formation The Third Eye das Genre der Weltmusik. Bye. ಸರಿಯ ಮಾವಾಲಿ जो आप कम सुनेंगे ये ताने आज चलेगी यहां से मैं गा रहा हूं यहां से पटियाला घराना यहां से गाता है।